Elena aus Russland. Ich hatte ganz andere Erwartungen an den Leistungsanforderungen in Deutschland. In Russland steht viel mehr Faktenwissen im Mittelpunkt des Studiums als in Deutschland. In Deutschland wird mehr diskutiert und auf die Entwicklung eigener Gedanken Wert gelegt. Am Anfang ist es mir schwer gefallen, damit etwas anzufangen. Aber letztlich muss ich nach 5 Jahren, die ich mittlerweile hier lebe, sagen, dass ich durch diese freie, sich selbst überlassene Denken auch viel selbstständiger geworden bin. In Bezug auf die Menschen hat vieles nicht den Vorurteilen entsprochen, die im Ausland über die Deutschen gibt. Nämlich, die Deutschen seien kalt, distanziert und unpersönlich. So bin ich zum Beispiel an der Universität sowohl von den Professoren als auch vom akademischen Auslandsamt außerordentlich freundlich, fürsorglich und persönlich betreut worden, was sicher auch mit der Überschaubarkeit dieser Uni zusammenhängt.